Wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffen gegen unsere ausländischen Brüder zu erheben, so sage ich, nein, das tun wir nicht. Rosa Luxemburg, 1871 bis 1919, im September 1913. Nieder mit dem Krieg! Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung! Karl Liebknecht, 1871 bis 1919, am 1. Mai 1916. November 1918. Eine deutsche Revolution. Mehrteiliges Hörspiel nach dem Erzählwerk von Alfred Döblin. Karl und Rosa. Teil 2. Musst du denn hier bleiben, Rosa? Es tut dir doch nicht gut, hier zu sein. Und jede Nacht müssen wir jetzt in ein anderes Hotel. Was ist das für ein Leben? Ja, kein schönes Leben. Komm nach Breslau. Sobald ich etwas freier bin. In 2 oder 3 Wochen, Tanja. Als ob du verdurstest, Rosa. Was du zu arbeiten hast, tust du. Welche Direktiven du zu geben hast, weißt du. Aber das alles ist Routine. Du trauerst nicht. Du freust dich nicht. Es treibt dich nicht, anderen zu helfen. Wo sind all deine Gefühle hingefallen? Lieber Kollege Dr. Becker, begleiten Sie mich doch für einige Minuten auf das Direktorzimmer. Ich werde Sie nicht lange aufhalten. Wie Sie wissen, vertrete ich seit gestern unseren erkrankten Herrn Direktor. Und da ist mir bei der Übernahme der Amtsgeschäfte eine kleine formelle Unkorrektheit aufgefallen, die ich gerne korrigieren möchte. Ihr Krankheitsurlaub ist ja praktisch und faktisch zu Ende, aber eben offiziell nicht. Offiziell haben Sie Ihren Dienst noch nicht angetreten. In der Tat handelt es sich nur um einen Versuch, den ich nach einer Rücksprache mit dem Herrn Direktor anstelle und der mir gut bekommt. Ich werde Ihnen meinen Antrag auf Wiedereinstellung im Laufe der nächsten Woche überreichen. Damit nehmen Sie mir einen Stein vom Herzen. Tun Sie das in aller Ruhe. Wenn ich mir vorstelle, Sie waren seit 1914 im Feld, wurden schwer verwundet, gingen im November noch auf Krücken und tun im Januar schon Dienst, so muss ich Ihnen sagen, ich bewundere Sie. Aufrichtig, ich bewundere Sie. Ich darf dann... Bleiben Sie noch einen Augenblick. Gestern kam zufällig vom Rathaus eine telefonische Anfrage, wie es sich mit dem Griechischunterricht bei uns verhalte. Ich sage, wie es sich verhält und nenne Ihren Namen. Und da ist mein Bass erstaunt. Man weiß nichts von Ihnen. Der Herr Direktor hat nichts gemeldet. Er muss es vergessen haben. Und wie verhält sich die Sache jetzt? Unendlich einfach. Man sagte mir telefonisch, Sie möchten erst eine schriftliche Meldung mit allen Unterlagen, Entlassungspapieren, ärztlichen Gutachten und so weiter vorlegen. Und ich möchte alsdann im Dienstwege die Papiere weiterleiten. Selbstverständlich wird Ihrem Antrag Folge geleistet werden. Aber, Herr Kollege, zunächst muss ich ihn doch in Händen haben. Und Sie müssen ihn stellen. Man wünscht also nicht, dass ich den bisherigen inoffiziellen Versuch fortsetze. Bitte, Herr Kollege, kein Missverständnis. Sie kennen doch den Amtsschimmel. Hängt dieser Einspruch in irgendeiner Weise mit der Affäre des Direktors zusammen? Da kann ich nur mit einem runden Nein antworten. Ich habe also bis zur Erledigung meines Antrages von der Bildfläche zu verschwinden. Keine Bitterkeit, Herr Kollege. Erholen Sie sich gut. Und lassen Sie sich von Zeit zu Zeit bei uns sehen. Nun, Rosa, müd? Redaktion Die Rote Fahne. Schlecht geschlafen? Leo Jogiches. 1867 bis 1919. Mitbegründer des Spartakusbundes. Wir schlafen alle schlecht. Du hast kein Monopol. Übrigens, von unserer Konferenz ist allerhand durchgesickert. Glaube ich. Wir hätten diese Tagung aufschieben sollen. Sie haben sich benommen wie eine Anglervereinigung. Was tut Karl? Ihr hattet Streit? Er kümmert sich um nichts. Meine ganze Hoffnung ist, dass seine Stimme bald streikt. Vor der Tagung konnte man mit ihm noch reden. Jetzt lässt er sich gehen, ein geradezu gefährlicher Mensch. Er spricht in den Fabriken? In den Betrieben, in den Kasernen, auf der Straße, überall, wo zwei Menschen die Köpfe zusammenstecken. Er trommelt, er predigt, wie zu einem Kreuzzug. War der Mann immer so? Ohne jede Disziplin? In Russland hätten wir gewusst, was wir mit ihm machen. Aber Leo, das ist doch Karl. Natürlich hatte man mit ihm immer Schwierigkeiten. Aber ich zweifle nicht an ihm. Wir werden ihn schon wieder einholen. Ich habe Augenblicke mit ihm im Krieg erlebt. Lass doch die Lyrik, Rosa. Ich bitte um Entschuldigung. Und zieh dich vor. Noch mehr als bisher. Noske sitzt in Dahlem und zieht seine Freikorps zusammen. Ein grauenhaftes Volk. Was schreibst du für morgen? Nichts vom Tage. Recht. So sachlich und entlegen wie möglich. Persien oder China. Sieh dich vor, falls du nicht doch daran denkst, abzureisen. Danke, nein. Auf Wiedersehen, Leo. Leo hat recht. Ich kann hier doch nichts ausrichten. Das ist die berühmte Freiheit, nach der ich mich in der Zelle sehnte. Hannes? Was war das mit Hannes? Warum muss ich würgen, wenn ich an ihn denke? Aber ich will nicht, ich will nicht, ich will das aus mir herausreißen. Hannes, bist du es? Ich bin froh, dass ich diesen Zuchthausknall hinter mir habe. Warum rufst du mich, Rosa, und siehst mich nicht an? Ich hab dich doch nicht gerufen, Hannes. So? Soll ich also gehen? Ich dachte schon, du bist verloren. Freust du dich nicht ein bisschen? Du hast lange nichts von dir hören lassen. Seit damals. Verzeih mir. Hannes ist wieder da. Du willst mir nichts antun. Ich muss nicht nach Breslau. Komm, Rosa. Du tust mir nichts. Niemand hat ihn mir genommen. Aber Rosa... Berlin, Marstall. In der Nacht vom 5. auf den 6. Januar 1919. Ebert wird nicht nachgeben. Georg Ledebur, 1850 bis 1947. Gründungsmitglied der USPD. Im Fall Eichhorn so wenig wie Weihnachten bei den Matrosen. Er wird die Dinge auf die Spitze treiben, wie damals, als er ohne Not General Lecky gerufen hat. Der Mann läuft Amok. Er weiß warum. Wir haben aber die Massen hinter uns. Es gibt kein Ausweichen mehr. Revolutionäre Stoßtrupps gehen bereits gegen Scherl, Mosse und Ulstein vor. Die Lügenpresse muss zum Verstummen gebracht werden. Wir werden einen provisorischen Revolutionsausschuss bilden und eine Proklamation verfassen. Berlin, Marstall. Am frühen Morgen des 6. Januar. 300 Mann abkommandiert zum Kriegsministerium zur Übernahme des Gebäudes. Rührt euch! Abmarsch! Leipziger Straße. Vor dem Kriegsministerium. Wir verlangen, vor den Kriegsminister oder seinen Vertreter geführt zu werden. Meine Herren? Kriegsministerium. Büro des Unterstaatssekretärs Hamburger. Wir verlangen die Übergabe des Kriegsministeriums. Haben Sie eine Legitimation? Jawohl. Ein Flugblatt. Lesen Sie. Kameraden Arbeiter. Die Regierung Ebert Scheidemann hat sich unmöglich gemacht. Sie ist von dem unterzeichneten Revolutionsausschuss der Vertretung der revolutionären Arbeiter und Soldaten USP und KPD für abgesetzt erklärt. Der Revolutionsausschuss hat die Regierungsgeschäfte vorläufig übernommen. Schließt euch den Maßnahmen des Revolutionsausschusses an. Berlin, den 6. Januar 1919. Der Revolutionsausschuss. Ledebur, Liebknecht, Scholze. Von alledem ist hier nichts bekannt. Wir verlangen die sofortige Übergabe des Kriegsministeriums. Das Papier ist nicht ordnungsgemäß unterschrieben. Da kann ja jeder kommen. Bitte sehen Sie selbst. 3 Mann sollten unterzeichnen. Ledebur ist vorgezeichnet, aber er hat nicht unterzeichnet. Das liegt aber bloß daran, dass Ledebur nicht die ganze Nacht im Marstall ausgehalten hat und nach Hause gegangen ist. Tut mir furchtbar leid. Kann ich völlig verstehen. Aber wenn man was will, muss man eben da bleiben. Jedenfalls ohne Unterschrift geht es nicht. Schweinerei. Jetzt müssen wir die ganze Fahrt nochmal machen. Leipziger Straße, vor dem Kriegsministerium, eine halbe Stunde später. Wir wollen zum Unterstaatssekretär Hamburger. Und? Marstall, Büro des Kommandanten der Volksmarinedivision. Sie schienen auf alles gefasst? Und? Sie haben uns nicht reingelassen. Der feine Herr Hamburger ist bloß ein Gauner. Er hat uns eingeseift. Draußen verteilt man neue Fetzen. Fasanenstraße. In der Wohnung eines befreundeten Bankiers. Gib schon her. Friedrich Ebert, 1871 bis 1925. Arbeiter, Soldaten, Genossen. Erster Volksbeauftragter, SPD. Mit überwältigender Wucht habt ihr am Sonntag euren Willen kundgetan, dass der letzte bösartige Anschlag der blutbefleckten Ebert-Scheidemann-Regierung zu Schanden gemacht würde. Um Größeres handelt es sich nunmehr. Es muss allen konterrevolutionären Machenschaften ein Riegel vorgeschoben werden. Deshalb heraus aus den Betrieben. Erscheint in Massen heute 11 Uhr vormittags in der Siegesallee. Es gilt, die Revolution zu befestigen und durchzuführen. Und wir verfügen nicht immer mehr über den Vorwärts. Keine Sorge. Gustav Noske, 1868 bis 1946. Volksbeauftragter für Heer und Marine, SPD. An alle Betriebe wurde ein Laufzettel geschickt. Die Arbeiter sollen zum Schutz der Regierung auf die Straße gehen. Wir haben gar nicht gewusst, wie viele Leute hinter uns stehen. Seit 6 Uhr strömen sie in die Wilhelmstraße. In der Leipziger haben die Matrosen versucht, das Kriegsministerium zu besetzen. Da sind sie aber schön abgefallen. Unsere Leute standen schon davor. Großartig. Also gehen wir rüber. Wohin? Nach der Wilhelmstraße. Übrigens haben Banden auch die Eisenbahndirektion angegriffen. Auch das Proviantamt. Was soll ich in der Reichskanzlei? Mich wieder einsperren lassen? Sie haben die Pionierkaserne besetzt, einen Teil der Reichsdruckerei. Am Schlesischen Bahnhof geht allerhand vor. Furchtbar. Und deswegen müssen wir nach der Reichskanzlei. Ich war eben selber da, Gefahr besteht nicht. Dann verlasse ich mich auf dich. Übrigens, Kriegsminister Scheuch hat sein Amt niedergelegt. Rührt uns aber nicht. Ich habe einen Oberst Reinhardt vom ehemaligen 4. Garderegiment hergeholt, einen energischen Mann. Und was hat dieser Oberst für Vorstellungen von der Lage? Ich habe mich eben lange mit ihm unterhalten. Er wird bald erscheinen. Wir haben über die Matrosen von heute Morgen gelacht. Hamburger vom Kriegsministerium ist der große Mann. Wir sollten ihm die erste Rettungsmedaille der Deutschen Republik verleihen. Was hat dieser Oberst vor? Als nächsten Schritt. Konzentrierung aller verfügbaren Kräfte. Der Kasernentruppen, der Wehren, der Gardekavallerieschützen, um daraus eine schlagkräftige Macht zu bilden. Zu diesem Zwecke hat er schon einen Erlass entworfen, wonach Regierung und Zentralrat den General von Hofmann mit dem Oberbefehl betrauen. Von Hofmann. Dieser General ist genau das, was sich Liebknecht wünscht. Der Beweis, ich stütze mich nur auf Generale. Man muss der Gegenseite alle Argumente und jeden Vorwand nehmen. Man hat auch Rücksicht auf die regierungstreuen Arbeiter zu nehmen. Aber natürlich soll und muss die Exekutive in die Hand von Fachleuten gelegt werden. Selbstverständlich muss ein Offizier an der Spitze stehen. Aber doch nicht an der höchsten. Ich dachte eben an dich, Gustav. An mich? Du bist unangreifbar. Zivilist. Ein bewährter Abgeordneter und jetzt Volksbeauftragter. Wenn's denn sein muss. Einer muss ja den Bluthund machen. Ein Mann, ein Wort. Wilhelmstraße, Reichskanzler. Ihr verlangt Waffen! Ihr sollt sie haben! Philipp Scheidemann, 1865 bis 1939. Volksbeauftragter SPD. Wir werden die gesamte Berliner Bevölkerung aufrufen und werden ihr bestimmt keine Regenschirme in die Hand drücken. Das hat der Aufruf Liebknechts gemacht. Berlin, Schicklerstraße. Beratung des Zentralvorstandes der Unabhängigen. Aber so ist es doch nicht gemeint gewesen. Wilhelm Dittmann, 1874 bis 1954, USPD. Das wäre doch der bewaffnete Aufstand. Wir wollten der Absetzung Eichhorns nicht mit verschränkten Armen zuschauen. Karl Johann Kautsky, 1854 bis 1938, USPD. Verschränkte Arme, heißt das, die Flinte nehmen? Wir wollten warnen, ermahnen, eventuell drohen, aber schießen? Wie soll denn von gestern auf heute plötzlich Revolution und Bürgerkrieg da sein, ohne Grund, ohne Notwendigkeit, ohne unsere Absicht? Da haben wir wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden. Es genügt nicht, die Hände in Unschuld zu waschen. Eduard Bernstein, 1850 bis 1932, USPD. Die Partei der Unabhängigen hat keinen Zweck mehr. Sie hat ihre Mission erfüllt. Im Krieg. Ich werde die Partei verlassen. Ich werde zur alten Sozialdemokratie zurückkehren. Mach doch nur die Fenster auf. Hört doch bloß die Leute singen. Kommt mit nach der Siegesallee und seht euch die Massen an. Was soll denn eure Beratung? Die Massen haben schon entschieden. Du hattest kein Recht, solchen Aufruf zu verfassen. Deine eigenen Freunde vom Spartakusbund lehnen das ab. Wir werden eine Verhandlungskommission ernennen. Verhandeln? Mit denen? Falls man überhaupt verhandelt, wogegen ich protestiere, darf man die Positionen, die die Masse heute schon erobert haben, faktisch und ideell nicht aufgeben. Ebert Scheidemann und ihre Regierung haben zurückzutreten. Eichhorn ist im Amt zu bestätigen. Die Gebäude im Zeitungsviertel bleiben besetzt. Wir werden eine Verhandlungskommission ernennen. Sie soll einen Waffenstillstand durchsetzen, zur Verhinderung von Blutvergießen. Wir bieten Waffenstillstand an? Das ist ja ungeheuerlich! Waffenstillstand? Ihnen, die gar nicht losschlagen können? Du willst doch die Einheit wie wir, das ganze geschlossene Proletariat. Was für ein Scheiß! Was ist denn eigentlich los? Berlin, Tiergarten. Am Nachmittag des 6. Januar. Warum lässt sich niemand blicken? Warum lässt man uns wie dumme Affen auf der Straße stehen? Sollen sie etwa morgen wieder nach der Siegesallee und uns kalte Beine holen? Ich merke, sie erkennen mich nicht. Berlin unter den Linden. Am Abend des 6. Januar. Sie erinnern sich an unsere Begegnung? Bei Habel. Motz, Berliner Geschäftsmann. Stimmt. Karl Radek, 1885 bis 1939. Zurzeit illegal in Berlin. Ja. Restaurant Habel. Ein russisches Diner. Sie sehen sich hier den Zimt an. Es muss auf Sie merkwürdig wirken. Sie denken natürlich an Ihre Revolution, die russische. Glücklicherweise geht Sie diese nichts an. So ist es. Viele kommen von auswärts her und sehen sich die deutsche Revolution an. Diese Disziplin. Ich habe mit eigenen Augen beobachtet, wie am Pariser Platz einer mit einer roten Armbinde einen Mann anschrie, weil er sein Butterbrotpapier wegwarf. Großartig. So ist es. Sie parieren auch. Aber natürlich muss einer da sein, dem Sie parieren können. Und das haben Sie sich bei dieser ganzen Revolution nicht überlegt. Wenn Sie die Leute verjagen, denen Sie gehorchen können, wie wollen Sie dann mit aller Disziplin Revolution machen? Haben Sie nicht die Bewaffneten gesehen? Und die vielen Wagen mit Matrosen und Maschinengewehren. Natürlich. Fällt Ihnen dabei etwas auf? Es sind immer dieselben Wagen. Sie fahren immerzu hin und her. Hin und her. Bis sie kein Benzin mehr haben. Wie soll's auch anders sein? Sie wissen nicht, wo sie hinfahren sollen. Jeder, der gedient hat, wird Ihnen bestätigen, Disziplin allein genügt nicht. Man muss auch Offiziere haben. Und die hat man verjagt. Da haben Sie ein Bild von der deutschen Revolution. Leute, die nicht fahren können, setzen sich in ein Automobil, schmeißen aber den Chauffeur raus. Man wollte doch gerade eine Revolution gegen die Offiziere machen. Das geht eben nicht. Den Beweis haben Sie vor sich. Bei uns ging es. Leider. Sie befinden sich eben hier in einem hochkultivierten Land. Bei uns liebt man keine Aufregungen, außer im Theater und in der Familie. Wie denkt hierzulande das fortschrittliche Bürgertum über den Krieg und die Rolle der Offiziers- und Junkerklasse dabei? Gut. Sie denken über den Krieg gut. Selbstverständlich. Sie nicht? Er ist für Russland wie für uns ehrenhaft verlaufen. Mehr kann man von einem Krieg nicht verlangen. Und die Millionen Toter und Verwundeter? Was erwarten Sie von einem Krieg? Etwa Geburten? Haben Sie nicht Furcht vor einem neuen Krieg? Absolut nicht. Wenn man hier das alte Militär behält, wird es bald wieder einen Krieg geben. Ganz meine Meinung. Ein Revanchekrieg. Und damit ist das fortschrittliche Bürgertum einverstanden? Natürlich. Wir haben einen gediegenen Schulunterricht genossen. Wir haben unsere großen Historiker gelesen. Kriege sind immer möglich. Sie könnten immerhin auf den Einfall kommen, die alte Offiziers- und Herrenkaste abzuschaffen. Aber warum denn? Wozu? Wofür? Um was dafür zu kriegen? Etwa diese Sensenmänner hier? Die zoppen nach Hause unverrichteter Dinge, die können gar nichts. Man kann sich auch täuschen. Wir in Russland haben etwas anderes gesehen. Russland hat sich seit Jahrhunderten bemüht, von Deutschland zu lernen. Es ist ihnen nicht recht gelungen. Aber vielleicht wird es noch. Ihre Massenerschießungen sind vielversprechend. Danke, dass du gekommen bist, Sonja. Zimmer im Marstall. Du riechst nach Tabak. Wie siehst du aus, Karl? Am gleichen Abend. Was ist? Sie wollen nicht. Sie leiden an Knochenerweichung. Immer langsam voran. Von unten herauf arbeiten. Erst abwarten, bis das flache Land soweit ist. Bis auch die Sozialdemokraten und die Kleinbürger uns begreifen. Entsetzlich. Und das im Moment, wo die Gegenrevolution rüstet und man uns schon zum Galgen führt. Nein, so geht es nicht. Wie denn, Karl? Verdammte Pfuscher und Feiglinge. Rechner, Schacherer, Politikaster. Blödsinniges Geschrei von Tod und Blutvergießen. Wenn ich nur ein paar hundert zuverlässige Mann hinter mir hätte. Ich habe Angst um dich, Karl. Ich werde kurz einen Prozess mit Ihnen machen. Verräter an die Laterne. Du übernimmst dich, Karl. Deine Nerven halten es nicht aus. Sonja, sie sind alle Abtrünnige und Verräter. Die draußen sind herrliche Menschen. Und wir betrügen und verraten sie. Schande über uns. Ich möchte mich in den Erdboden verkriechen. Und diese Kerle hier nennen sich Sozialisten, aber sind Kretins. An die Wand. Im Interesse der Menschheit. Karl! Ich werde die Massen ohne sie führen. Ich werde zu ihnen gehen. Wir werden kämpfen ohne Kompromiss. Denkst du denn gar nicht an dich? Oder an uns? An mich und deine Kinder? Tue ich das nicht, Sonja? Immerzu? Jetzt um diese Stunde klopfen sie in der Wilhelmstraße an und bitten um gut Wetter für das Volk. Infame Unterhändler. Dabei hat man noch nicht das Mindeste gewagt, nichts von Belang unternommen. Ich weiß nichts mehr. Ich allein kann's nicht. Mein Name ist Mastelerz. Sie kennen mich wahrscheinlich noch nicht. Marstall im Hof. Herr Dr. Liebknecht, ich bin der neue Kommandant der Volksmarinedivision. So, freut mich. Wünsche viel Glück. Wir wollten Ihnen noch sagen, Herr Dr. Liebknecht, falls Sie gekommen sind, um eine Ansprache an unsere Leute zu halten, dass wir keine Politik im Marstall mehr dulden. Das wird ja immer besser. Keine Politik. Wie wollen Sie das machen? Das werden Sie sehen. Wir haben uns neutral erklärt. Genosse Liebknecht. Ein Matrose. Ich möchte dir einen guten Rat geben. Dir und den anderen. Drückt euch, so rasch ihr könnt. Hier hat man von euch genug. Heute Morgen haben uns welche aufs Kriegsministerium geschickt, mit einem Wisch vom Revolutionsausschuss, den du auch unterschrieben hast. Hätte wenig gefehlt und es wäre eine Schießerei draus geworden. Das hört jetzt auf. So leid es mir tut, Herr Dr. Liebknecht, ich muss darauf bestehen und das soll keine Spitze gegen Sie sein. Wir können außerdem mit Rücksicht auf unsere Neutralität Ihren Revolutionsausschuss hier im Hause nicht mehr dulden. Genosse Liebknecht, du weißt, wir haben von Weihnachten her unsere Abmachung mit der Regierung. Daran müssen wir uns halten. Sie fürchten, ihre Löhnung zu verlieren und die Chance, in die republikanische Soldatenwehr aufgenommen zu werden. Das ist doch das Mindeste, was die Regierung von uns verlangen kann. Sie sind wenigstens offen. Und wir der Deutsche Revolutionsausschuss. Gestern wollten wir die Regierung übernehmen. Heute sind wir obdachlos. Als Verhandlungsbasis dachten wir... 6. Januar, Mitternacht. Einstellung der Feindseligkeiten. Beiderseits. Reichskanzlei. Vermittlungskommission der Unabhängigen. Keine weitere Heranziehung von Truppen. Beiderseits. Abschiebung der schon herbeigeschafften Truppen. Beiderseits. Keine weitere Heranschaffung von Waffen und Munition. Beiderseits. Wie? Ihr redet von der beiderseitigen Einstellung der Feindseligkeiten. Aber wem liegt mehr daran als mir? Als uns? Wie kann man auf den Einfall kommen, uns dies als Forderung vorzutragen? Wir haben sie längst erfüllt. Wir sind die Vertreter von Ruhe und Ordnung. Friede ist der Ruf, den die Regierung stündlich erhebt. Ich möchte doch bemerken... Aber wollen Sie mich ausreden lassen? Sie sagen so, nicht bitte, aber... fangen wir doch mit der Hauptsache an. Und was ist das? Die Besetzung des Vorwärts. Aber ich... Bitte! Ihr seid nach euren eigenen Erklärungen gegen Gewaltakte. Ist die Besetzung des Vorwärts ein Gewaltakt oder nicht? Ist die Absetzung von Emil Eichhorn ein Gewaltakt oder nicht? Sie ist eine behördliche Verfügung. Ein behördlicher Gewaltakt! Meine Herren! Wir können uns auf Verhandlungen erst unter ganz bestimmten Bedingungen einlassen. Und die erste Voraussetzung ist die Freigabe der Zeitung. Damit kommen Sie uns jetzt. Das hätte man doch gleich sagen können. Meine Herren, ich kann Ihre Erregung nachfühlen. Ich schlage vor, wir unterbrechen und verhandeln morgen Vormittag 11 Uhr weiter. Telegramm für dich, Friedrich. Von einer Klinik. Du sollst kommen. Der Direktor liegt dort, in einem kritischen Zustand. Bestimmt hat er sich was angetan. Nein, sein Zustand ist nicht hoffnungslos. Ein Stationsarzt. Aber wir machen uns Sorgen wegen der inneren Verletzung. Was ist denn vorgefallen? Wir wissen es nicht. Der Herr hat sich bis jetzt nicht äußern wollen. Er ist in einem Berliner Hotel, das er unter falschem Namen aufgesucht hat, von einem unbekannten Besucher niedergeschlagen worden. Der Herr wünscht, alles zu vertuschen, aber die Polizei befasst sich schon mit der Angelegenheit. Hier liegt er. Das Sprechen fällt ihm schwer. Bitte bleiben Sie nur wenige Minuten. Er wollte mich totschlagen. Der Vater. Ja. Ich wollte den Jungen sehen. Grüßen Sie eins von mir. Ja. Ich könnte jetzt Hilfe brauchen. Einen Tröster. Dich, Johannes Tauler. Früher sprachst du mich an. Im Traum. Du hast mich durch das Tor des Grauens und der Verzweiflung geleitet. Und mich vom Bösen errettet. Jetzt lässt du mich allein. Warum? Mutter kann es nicht sein. Was kommt jetzt? Hilde. Ich habe dich schon gar nicht mehr erwartet. Ich habe unruhige Tage. Jedes Klingelzeichen erschreckt mich. Du bist gesund, Friedrich. Du glaubst nicht, wie frisch du aussiehst. Das Unterrichten hat mir wohlgetan. Jetzt sitze ich wieder da. Ich träumte gerade von meinem Schutzengel. Ich wusste nicht, dass er schon vorher an mich gedacht hatte und dich herschickte. Warum so still? Viel Arbeit? Ich dachte gerade an etwas. Woran? Ich habe Maus wieder gesehen. Das freut mich zu hören. So erfahre ich doch etwas von ihm. Verachtet er mich noch immer? Ach, Maus geht eben seinen Weg. Er steht in Döberitz, bei einem Freikorps. Bei einem Freikorps? Na, das ist mal wieder ein echter Streich von ihm. Und? Wie fandest du ihn? Ich fand ihn trüb. Er fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. Er kam Weihnachten zu mir nach Britz, aus dem Lager, ganz unvermutet. Und da hast du ihn gesprochen? Mhm. Es wird ihm eine wahre Wohltat gewesen sein. Mir auch. Ihr habt zusammen Weihnachten gefeiert. Ja. Wir haben uns verlobt. Warum, Hilde? Warum? Nicht zu denken, dass du nicht mehr da sein sollst. Du hast mich gerettet. Aber wofür? Warum bist du nicht zu mir gekommen? Ich will mit ihm sein. Sei mir nicht böse darum, Friedrich. Ich sah keinen anderen Weg für mich. Ich habe in den Tagen, wo du nicht mehr leben wolltest, um dich geweint, wie nie in meinem Leben um einen Menschen, und habe für dich gebetet. Friedrich, ich trenne mich nicht von dir. Aber lass mich ihn haben. Und nun ist Maus glücklich? Er ist kein kleiner Junge mehr. Er ist beinahe über Nacht ein Mann geworden. Du würdest ihn nicht wiedererkennen. Friedrich, ich brauche Schutz. Ich bin schwach und allein. Du lässt ihn mir, nicht wahr? Bitte, du gibst ihn mir. Ich fasse es noch nicht richtig, was du mir gesagt hast. Es hat mich noch nicht erreicht. Und solange du neben mir sitzt, wird es auch nicht. Es ist ein bisschen zum Umkommen. Verzeih mir, Hilde. Ich bin kein Held. Darf ich bald kommen, dich wiederzusehen? Wie du magst. Geh, Hilde. Ich bin noch so erstaunt. Verbinden Sie mich mit dem Lager Döberitz, Leutnant Maus. Leutnant Maus, ich verbinde. Ich bin es, Hans. Hilde, ich war bei Becker in der Stadt. Seine Mutter hatte hier angerufen. Ich musste ihm doch alles sagen. Jetzt ist alles gut. Küss mich, Hans. Ich kann nicht ohne dich leben. Hängen Sie bitte ab. Der Herr Leutnant ist benachrichtigt. Er wird in 15 Minuten selber anrufen. Öffnest du, Mutter? Hilde, vielleicht verirrst du dich doch wieder hierher. Heinz, was ist geschehen? Die Kriminalpolizei ist bei uns gewesen. Sie haben Vater festgenommen. Festgenommen? Der Direktor ist heute Mittag gestorben. Setzen Sie sich doch. Ihre Mutter ist jetzt alleine zu Hause? Sie ist bei meiner Tante, ihrer Schwester, in Charlottenburg. Und die Mutter bleibt da? Vater hat es ihr geraten, bevor er wegging. Und Sie selbst? Was soll mit Ihnen werden? Ich habe den Schlüssel zu unserer Wohnung. Du bleibst jetzt hier. Zumindest ein paar Tage. Mutter, Heinz, wir wollen an den Toten denken. Meine Tränen sind meine Speise. Tag und Nacht. Weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Sie glauben an Gott? Der Direktor hat nicht geglaubt. Vielleicht doch. Es ist ihm nur nicht zu Bewusstsein gekommen. Umso mehr müssen wir es wissen und an den Toten denken und für seine Seele beten. Warum glauben Sie an Gott? Weil er ist, Heinz. Wo? Warum? Ich weiß nichts davon. Du weißt, Heinz. Du hast dich nur noch nicht danach gefragt. Aber wo ist Gott hier in der Welt oder in unserem Leben? Ein Brief für dich, Friedrich, von deiner Schule. Und? Ich soll mich an einem der nächsten Vormittage zwischen 10 und 12 auf dem Rathaus bei Herrn Schulrat vorstellen. Warte ein paar Tage mit dem Besuch. Inzwischen beruhigt sich alles. Sie müssen sich doch bei Ihrem Vorgehen irgendetwas gedacht haben, Herr Dr. Becker. Am gleichen Tag. Die Sache wirbelt ungeheuren Staub auf. Rathaus, Büro des Schulrates. Ich habe den Verstorbenen gekannt. Ich habe auch von seinen Neigungen gehört und mich mit ihm, als er noch Dienst tat, in Verbindung gesetzt und ihm nahegelegt, in Urlaub zu gehen. Mit Urlaub wäre uns nicht gedient gewesen. Und? Weiter? Ich habe nichts mehr zu berichten, Herr Schulrat. Nanu, Sie sind doch gestern zu seiner Beerdigung gegangen. Steht doch in der Zeitung. Hier ist das Foto, Sie kennen es. Der Primaner Riedel, der an der Affäre beteiligt war, war auch dabei. Sehen Sie? Sie, Riedel, Dr. Krug, dann noch Ihre Mutter. Die Sache macht einen merkwürdigen Eindruck. Man erzählt, Sie seien persönlich für die Beerdigungskosten aufgekommen. Was soll man sich bloß dabei denken? Ich gleite völlig in die Antigone hinein. Billigen Sie in irgendeiner Hinsicht das Verhalten des Direktors? Gleich wird König Kreon mich abführen lassen. Ihr Verhalten ist, wie immer Sie es auch begründen und erklären wollen, und wäre der Mann Ihr nächster Freund gewesen, nicht an der Ordnung. Sie waren Offizier und haben sich ausgezeichnet. Die Sache ist Ihrer unwürdig. Bin ich herbestellt, Herr Schulrat, damit Sie mir dies mitteilen? Ich bin noch nicht zu Ende. Ich kann, wenn Sie es wünschen, sofort meinen Antrag auf Entlassung stellen. Davon sprechen wir nicht. Sie bringen uns in die größte Verlegenheit. Man möchte verstehen, was bloß in Ihrem Kopf vorgeht, dass Sie solch einen Skandal provozieren und warum Sie bei solcher absolut eindeutigen Angelegenheit gegen alle Welt, gegen Schule, Lehrerschaft und Eltern Stellung nehmen. Ich habe gegen niemand Stellung genommen. Ich kenne den Verstorbenen. Er hat gebüßt. Ich konnte ihm, wie er tot war, nicht die Ehrung versagen, die wir jedem Dahingegangenen schulden. Wir haben alle unsere Fehler. Wenn andere sich von seiner Beerdigung ausschließen, so mögen sie das vor sich verantworten. Ich habe bei Gott für seine arme Seele zu beten. So, so. Kennen Sie zufälligerweise den Oberschulrat? Nein. Kommen Sie mal mit. Sie haben wohl Ihr Bild in den Zeitungen gesehen, Dr. Becker. Rathaus, Büro des Oberschulrates. Es ist ein Tagesgespräch. Ja? Eine Art Berühmtheit. Hat man Sie schon interviewt? Nein? Kommt noch. Nun sind wir wenigstens über Ihre Motive aufgeklärt. Und in dieser Hinsicht erleichtert. Das freut mich für Sie. Ja, sehr couragiert, Dr. Becker, wie Sie Ihre Anschauungen über menschliche Pflichten, auch solche gegenüber einem Verstorbenen, in die Tat umsetzen. Gefällt mir persönlich, imponiert mir. Da bringt also einer von draußen diesmal nicht Rohheit und Verwilderung, sondern Courage mit nach Hause. Das können wir hier brauchen. Solche Erziehung im Felde lasse ich mir gefallen. Sehen Sie sich nur an, Dr. Becker, was sich hier in unserer nächsten Nähe am Alexanderplatz abspielt. Bürgerkrieg. Krieg zwischen Männern, die wir erzogen haben oder erzogen haben sollten, denen wir die gleichen Grundsätze übermittelten. Pflichten gegen das Volk und das Vaterland. Da haben wir eine Kritik an unserer Erziehung. Eines stimmt nicht, entweder unsere Grundsätze oder wir. Und da gehen Sie gleich mutig drauf los und machen sich ans Werk. Sie kommen daher und beerdigen einen alten Sünder. Es entsteht daraus ein Skandal. Macht ihr nichts aus? Nehmen Sie nicht zur Kenntnis. Fein? Ausgezeichnet? Ich werde meiner Frau von Ihnen erzählen. Wenn der Bürgerkrieg Sie auf den Gedanken bringt, unsere Grundsätze oder wir taugen nichts, welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Ich weiß es nicht, lieber Freund. Ich möchte von Ihnen lernen. Sie dürfen gehen. Hat mich sehr gefreut, Dr. Becker. Vielen Dank. Sie geben den Vorwärts nicht heraus. Wilhelmstraße, Reichskanzlei. Sie würden nicht mit einer Kapitulation anfangen. Wozu verhandeln wir überhaupt? Das haben wir nicht nötig. Donnerstag, der 9. Januar 1919. Reichstagsgebäude und Brandenburger Tor sind wieder in unserer Hand. Seit Dienstag ist die Eisenbahndirektion gesäubert. Und gestern Abend haben die Gardefüsiliere die Reichsdruckerei zurückgeholt. Und was gibt's in Dahlem? Wie weit seid ihr? Es fehlt noch einiges. Dafür wird der Schlag, den wir diesmal gegen die Radikalen führen werden, so kraftvoll und endgültig sein, dass die ältesten Toten zugeben werden, bisher noch keine Vorstellung vom Tod gehabt zu haben. Klingt trostreich. Aber bitte wann? Wir sind in kurzem soweit, in Berlin einzurücken und die Entwaffnung rechtzeitig vornehmen zu können. Wir müssen absolut sicher gehen. Natürlich. Ich bin ganz deiner Meinung. Wir können jetzt nicht nachgeben. Sie geben den Vorwärts nicht heraus. Und wenn Sie ihn herausgeben? Nein, Sie geben ihn nicht heraus. Und ja, du hast recht, selbst wenn, so muss ein Beispiel statuiert werden. Ein für alle Mal. Im Interesse einer stabilen Regierungsführung. Besonders vor dem Ausland, wo die Friedensverhandlungen vor der Türe stehen. Das mit dem Ausland sagen mir meine Offiziere auch jeden Tag. Die Herren sind durch den roten Terror förmlich eingeschüchtert. Sie brennen darauf... Worauf? Nun, ihre Ehre wiederherzustellen. Wo? An wem? Vorsicht, Gustav. Sie sind aufrichtige Patrioten. Ich auch. Und du auch. Und nächstens stellt sich Liebknecht vor und ist es auch. Aber was die Offiziere anlangt, so wollen sie immer das Monopol auf den Patriotismus haben. Und nachher präsentieren sie uns eine zu große Rechnung für geleistete Dienste. Also, wir verfügen über die Garde-Kavallerie-Schützendivision. Der Hauptmann Papst füllt sie gerade auf. In Zossen die Merkertruppen, unser Stolz, unser Rückgrat. Ich glaube, dir garantieren zu können, du wirst beim nächsten Truppeneinmarsch nicht wie das letzte Mal kümmerlich mit dem Zylinder am Brandenburger Tor stehen müssen und dir Gedanken machen darüber, was die Offiziere denken und was die Bürger denken und was die Arbeiter denken. Du wirst überhaupt nicht rumstehen. Du wirst hier friedlich in deinem Büro sitzen und dir telefonisch von mir sagen lassen, wen wir alles bei den Hammelbeinen gefasst haben. Gut. Sehr gut. Weiter steht in Kiel meine eigene Brigade. 1600 Mann, absolut zuverlässig. Allesamt mit einer hochgradigen Stinkwut auf die sogenannte Revolution. Sie sind also für die Republik? Selbstverständlich. Ja. An der Spitze stehen nur erfahrene Frontoffiziere. Dass die Maikäfer den Sicherheitsdienst im Norden der Stadt versehen, weißt du. Mhm. Wir haben ferner die Bürgerwehren erfasst und mit der Aufsicht in den westlichen Vororten betraut. Da klappt nicht alles. Unabhängige lehnen wir ab. Aber nun wollen wieder viele unserer Genossen nicht mit. Warum nicht? Empfindlichkeit. Kommt Ihnen zu reaktionär vor. Jeder hat was auszusetzen. Ihr müsst diesen Kampf abbrechen, Karl. Berlin, Alexanderplatz. Polizeipräsidium. Man hat eben eine Niederlage erlitten. Wie die Bolschewiken im September 1917. Am Rande einer Tagung des Revolutionären Aktionsausschusses. Da hilft nichts. Man muss die Konsequenzen daraus ziehen. Aber wir haben ja noch gar nicht angefangen zu kämpfen. Karl, du benimmst dich wie ein bürgerlicher Individualist, der seinen Kopf durchsetzen will. Wann gibst du es endlich auf? Wie weit willst du es noch treiben? Ist es noch nicht genug? Sei doch einmal konsequent, Rosa. Und wende deinen Kampfschrei, man muss von unten herauf arbeiten, auf die russische Revolution an. Verwirfst du jetzt auch sie? Ist sie keine Revolution, weil sie illegal da ist oder illegitim, gegen deinen theoretischen Anspruch? Karl, wir setzen die Sache des Proletariats nicht aufs Spiel. Bisher galt bei uns noch immer der Grundsatz, dass das Proletariat sich demokratisch organisiert und bei seinem Vorgehen einen klaren, durchdachten Plan vorweist. Du weißt, den habt ihr nicht. Ihr habt lauter kleine, zersplitterte Aktionen. Soll das Proletariat sein? Ich sehe nur Banden, von denen ich noch nicht einmal weiß, ob sich nicht noch andere Leute daran beteiligen. Es ist bisher keine Massenaktion, richtig. Unnötig, das mir zu sagen. Und unrecht, dass gerade du es tust. Wir handeln eben nicht nach Affekten. Wo sind meine Affekte? Ach was, ihr habt euch einfach provozieren lassen. Und selbst wenn das stimmt, wenn einer typhuskrank ist, wird er dadurch wieder gesünder, dass der andere ihm sagt, du hättest das Wasser nicht trinken sollen. Ich hab's dir gleich gesagt. Was soll das? Als ich am Sonntag Berlin in Bewegung setzte, war das bloße Provokation? Und am Montag? Nachher hast du in der Roten Fahne selber geschrieben, 10.000 Berliner Proletarier irren führerlos auf den Straßen herum. Zehntausende strotzen von Revolutionsgeist. Immerhin... Also von Revolutionsgeist, Rosa. Karl, hilft alles nichts? Wir müssen abbauen. Ich denke nicht dran. Ich wiederhole euch beiden. Ihr handelt gegen den Willen des Parteitags. Und ihr seid mir, als es losging, nicht zu Hilfe gekommen. Das werdet ihr eines Tages vor der Geschichte zu verantworten haben. Deine Aktion. Du machst dich selbstständig und schreist nachher über unseren Verrat? Karl, Nimm dich zusammen. Man muss es wagen, abtrünnig zu sein. Vier Höfe, Seitenflügel, Quergebäude. Major Franz Adolf von Stefani, 1876 bis 1939. Regiment Potsdam. Das Vorwärtsgebäude zu stürmen ist schwierig. Ohne schwere Artillerie nicht zu schaffen. Was großen Gebäudeschaden anrichtet. Ich empfehle daher zu verhandeln. Kommt nicht in Frage, Major. Beschießung. Einschließlich Gebäudeschaden. Wenn Mosse, Ulstein und die anderen bei ihrer Erstürmung leiden, so wollen wir nichts voraus haben. Zu Befehl. Am frühen Morgen des 11. Januar. Berlin. Belle Alliance Platz. Die Lage? Weiträumig abgesperrt. Artillerie? Bereit. Minenwerfer? Bereit. Flammenwerfer? Bereit. Maschinengewehre? In Stellung. Alles, was aus dem Vorwärts kommt, wird erschossen. Feuer! Entschuldige, Hans, dass ich dich im Dienst störe. Samstag, der 11. Januar. Eben hat Becker angerufen. Er war in großer Aufregung, wollte nicht sagen, weswegen. Er hat mich so bedrängt, dass ich ihm schließlich gesagt habe, wo du dich befindest. Was will er denn? Aber das weiß ich doch nicht, Hans. Es handelt sich um einen meiner Schüler. Er hat eine ungeheure Torheit begangen. Er hat auch nicht das Mindeste mit Politik zu tun. Und nun hat sich dieser Junge geradezu selbstmörderisch an die Spartakisten herangemacht. Nach einem schrecklichen Krach zu Hause mit seinen Eltern. Und nun sitzt das Birschchen also im Polizeipräsidium und kann nicht heraus. Ja, was machen wir da? Es gibt auch gar keine Möglichkeit mehr, an das Gebäude heranzukommen. Überall Absperrung. Natürlich. Man will da heute oder morgen stürmen. Den Jungen wirst du nicht herauskriegen. Dich selbst bringst du in Teufelsküche. Bestenfalls kommst du auf irgendeine Weise hinein, aber bestimmt nicht heraus. Ich muss etwas unternehmen. Bei einem solchen Unglück kann ich nicht untätig daneben stehen. Was willst du? Der Junge sitzt drin. Er hat seinen Willen gehabt. Lass ihn. Er kann nicht raus. Und du wirst ihn nicht herauspauken. Du selbst, Maus. Würdest einen Unbekannten, der auf einer Brücke steht und sich ins Wasser werfen will, mit Gewalt zurückhalten? Richtig, würde ich. Fehlerhafterweise. Hör zu, alter Freund. Ich habe mit dem Gruppenführer hier gesprochen. Deine Privatsachen interessieren keinen Menschen. So geht's nicht. Du musst was übernehmen. Wenigstens scheinbar. Was heißt das? Du übernimmst einen Auftrag. Du gehst offen oder heimlich zu den Roten hinüber. Von uns würde man nicht auf dich schießen. Was du denen drüben sagen wirst und wie sie dich behandeln, steht auf einem anderen Blatt. Ich kenne das Terrain nicht. Geradeaus, über den Damm, mit einem weißen Läppchen. Also als Parlamentär. Um was zu verhandeln? Ist deine Sache. Wir haben nichts zu verhandeln. Man würde mir also gestatten, mit einer weißen Fahne hinüberzugehen? Wenn ein Selbstmörder von der Brücke herunterspringen will, hält man ihn mit Gewalt fest. Und ich? Ich soll dir noch einen Stoß geben? Becker, du bist verrückt. Liegt dir so viel an dem Bengel? Halt! Stehen bleiben! Parlamentär! Rechts, die Straße rauf. Erste Tür. Es ist über meine Kraft. Ich bin es nicht, der hier geht. Ich weiß nicht, was ich tue. Was wollen Sie? Im Polizeipräsidium. Ich versünde mich. An Gott, an mir selbst, an Mutter. Sie sind also kein Parlamentär? Ich bin nicht wahnsinnig. Viel schlimmer. Ich spiele Würfe. Haben Sie vielleicht gewettet, wie leicht man bei uns rein kann? Setze mich selber aufs Spiel. Sie sind ein Spion. Im Krieg. Damals beim Angriff. Sprang ich aus meinem Graben und rannte mit meinen Leuten los. Sie wollen einen Jungen rausholen? Es geschah mit Überlegung. Ich wusste, was ich wollte. Wie heißt er denn? Jetzt weiß ich nichts. Nun sollen Sie mal Ihre Rolle ganz zu Ende spielen. Wir geben Ihnen zwei Leute mit. Und mit denen gehen Sie runter in den Hof und suchen ihn. Und wenn der Junge nicht da ist, dann sagen Sie selber, was Sie verdienen. Als Belohnung für die Zaubervorstellung. Alle Mann hierher! Heinz Riedl? Ich habe mich geirrt. Weiter nichts als geirrt. Im Laufschritt! Marsch! Heinz Riedl hier? Aber was bilde ich mir ein? Dafür büße ich. Dr. Becker, das ist aber eine Überraschung. Sie hier? Du kennst den? Ja. Und du bist Heinz Riedl? Bin ich. Und wie heißt der? Becker. Mit Vornamen? Friedrich. Was ist denn los? Und Stillstand! Ist das wirklich Heinz? Das ist doch nicht möglich. Dieser entschlossene, ernste, junge Mann. Rührt euch! Dr. Becker, ich kann noch immer nicht glauben, dass Sie es sind. Dass Sie auch hergekommen sind. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie froh mich das macht. Von Ihnen war es ja noch ein ganz anderer Entschluss als von mir. Wirklich das Letzte, worauf ich gekommen wäre. Übrigens, wir müssen uns duzen. Es fällt sonst auf. Aber bitte, Junge. Dass Sie dich durchgelassen haben. Herrlich. Nun bin ich noch mal so gern hier. Und du kannst schießen. Wir brauchen welche. Ich kann's nicht. Und du kannst kommandieren. Warte, ich komme gleich mit ein paar von uns. Ich bin verloren. Man wird mir ein Gewehr geben. Ich werde schießen müssen. Wir haben den Auftrag, im zweiten Stock einen Fensterplatz zu suchen. Dort sollen wir uns aufstellen und den Schnittpunkt von Kaiser- und Alexanderstraße aufs Korn nehmen. Zieh schon mal das Aktenregal heran. So haben wir Deckung. Wie bedient man denn ein Gewehr? Du wirst es kaum in einer Viertelstunde lernen. Lass es besser. Deckung! Ich wollte Heinz retten? Unsinn. Er hat es eher begriffen als ich. Sie sind arme Menschen. Soll ich dir ein Geständnis machen, Junge? Sie suchen Hilfe. Sie wissen keinen anderen Weg. Warum ich gekommen bin? Ob sie sich irren oder nicht. Deinetwegen! Nur deinetwegen! Sie sind meine Geschwister. Redete mir ein, du wolltest dir etwas antun. Dann wolltest du gar nicht zu uns. Ich nahm an, du hättest genauso genug von ihnen wie ich. Nach den Gemeinheiten bei der Beerdigung und vorher. Ich bin ja da. Ich wollte es dir nur sagen. Ich habe etwas zugelernt hier. Es ist gut hier. Ich bin an meinem Platz. Sonntag, der 12. Januar. Karl, sei ehrlich. Sag selber, musste das sein? Konspirative Wohnung in Neukölln. Alles haben wir dir vorausgesagt. Alles. Du wolltest nicht hören. Nein. Du bleibst also jetzt noch dabei? Karl, das geht nicht. Das ertrage ich nicht. Bist du ein Zar oder Napoleon, dass du die Arbeiter für deine Ziele in den Krieg schleppst und auf dem Schlachtfeld liegen lässt? Und wenn es eine Niederlage war, dann war es eben eine Niederlage. Die Sache des Proletariats geht vorwärts unter Niederlagen. Das hast du selber gesagt. So habe ich das nicht gemeint. Es sind deine Toten, Karl. Du hast sie in den Tod getrieben. Du bist ungeheuerlich. Und was bist du? Ich weiß nicht, wie du es in deiner Haut aushalten kannst. Sie haben tapfer gekämpft. Was jetzt kommt, ist die Brutalität der Weißen. Es ist schwer, hier zu sitzen. Was soll ich hier? Leo meinte, wir sollten nach Frankfurt am Main. Unter keinen Umständen. Ich denke auch. Sie werden uns auf bürgerliche Weise den Prozess machen wollen. Sie werden die Revolution leugnen, durch die sie selbst ans Ruder gekommen sind. Sie werden uns zu gewöhnlichen Verbrechern stempeln, die man nach irgendeinem Paragraphen aburteilt. Darum muss man ihnen zeigen, dass noch Revolution ist. Wir bleiben. Schreiben? Man muss ihnen den Spaß verderben. Sie sollen damit nicht durchkommen. Die rote Fahne wird weiter erscheinen. Ebert und Noske sollen keine ruhige Sekunde haben. Auf sie fallen diese Morde. Zwei Überraschungen. Sonntag, der 12. Januar. Krankenhaus Moabit. Ich überlege eben, warum fährt man mich hierher in ein Einzelzimmer? Wohl zu einer Vernehmung. Und nun kommst du. Da habe ich wohl dir diesen Umzug zu verdanken. Wie geht es dir? Nur ein paar Schrammen. Ich weiß nicht genau, wie ich hierher gekommen bin. Mir ist noch schummrig, wie nach einer Narkose. Mir liegt daran, vor allen Dingen Mutter zu benachrichtigen. Kannst du mir diesen Gefallen tun? Das kannst du am besten selbst besorgen. Aber nein. Wir sind hier hinter Stacheldraht. Du kannst gehen, Becker. Ich? Nein. So klar bin ich nun doch. Ich bin Gefangener. Die Sache ist geregelt. Ich habe mit dem Gruppenführer gesprochen. Du gehörst selbstverständlich nicht zu den Gefangenen. Ich denke, wir benachrichtigen deine Mutter, bei der ich übrigens vorhin war, überhaupt nicht, sondern fahren einfach bei euch vor. So, so. Du hast mit diesem Herrn von gestern gesprochen. Was hast du ihm erzählt, Maus? Die Wahrheit. Die ich übrigens schwer genug ermitteln konnte. Dass du hier liegst, verwundet, im Krankenhaus. Daraufhin hat er liebenswürdigerweise sofort eine Ordonnanz hinübergeschickt mit der schriftlichen Anweisung, dich zu entlassen. Ich danke dir wirklich aufrichtig für deine Bemühungen. Meine Mutter war in großer Sorge? Es schien so. Nun, da du einmal da bist, würdest du mir vielleicht den Gefallen tun und dich auf der Station erkundigen, ob Heinz Riedel, das ist der Junge, den ich herausholen wollte, sich auch hier befindet. Heinz Riedel, das ist der Junge. Ich stehe im aktiven Dienst, Friedrich. Wie kannst du mich nur in eine solche Schweinerei verwickeln? Die Oberschwester sagt, er liegt hier. Schwerer Schädelbruch. Aber er lebt. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Schönen Dank, Maus. Soll ich nun ein Auto bestellen oder einen Krankenwagen? Danke. Ich bleibe hier. Was soll das nun wieder heißen? Dies ist eine Gefangenenabteilung. Ich bin mit Recht Gefangener. Wie die anderen. Ich war im Präsidium und habe mich an den Kämpfen beteiligt. Becker, du bist verrückt. Ich verstehe, dass es dich erschreckt. Aber ich kann weder dich noch den Herrn in der Kaserne betrügen. Ich zeigte Heinz, wie er seine Flinte handhaben solle. Wir hatten gemeinsam einen Beobachtungsposten an einem Fenster gegenüber der Kaiserstraße. Dort passierte uns auch das Malheur durch den Einschlag einer Granate. Was machst du nur für schreckliche Witze? Hast du ein paar Minuten Zeit, um mich anzuhören? Dazu bestimmt. Ich bin kein Spartakist. Auch der Junge nicht. Auf der Suche nach dem Jungen geriet ich unter die Leute. Und da sah ich einiges anders. Und genauer. Halte mir keinen Vortrag über die Leute. Ich wollte wissen, was mit dir los ist. Ich habe einen Anspruch darauf. Dann wirst du mir wohl auch zuhören müssen. Als ich hinüberging, hatte ich nur die Absicht, Heinz zu holen. Aber dann bewegte ich mich unter den Leuten und sah und hörte. Ich sah auch, wie sie in den Tod ging. Das ist der Punkt, Maus. Entweder du verstehst mich hier oder du verstehst mich nicht. Ich wusste sofort, wie ich mich zu ihnen zu verhalten hatte. Es gibt Dinge, die man schwer lernt. Ich zum Beispiel lerne schwer, Christ zu sein. Immer wieder verfalle ich in den Irrtum. Ich muss dich wirklich unterbrechen. Du teilst mir was Ungeheuerliches mit und machst mir zur Erklärung theologische Bemerkungen, die mir absolut überflüssig erscheinen. Ich habe dir ins Präsidium hinübergeholfen. Du wolltest einen Jungen herausholen, der sich da hinein verirrt hatte. Stattdessen kämpfst du drüben zusammen mit ihm? Für mich ist das ungeheuerlich! Es ist ein Wortbruch, ein Vertrauensbruch, ja, ein Verrat von dir. Du scheinst die Absicht zu haben, deine Rolle im Präsidium bekannt zu geben. Ich weiß nicht warum. Aber bei aller Achtung vor deinem Bekennermut möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass ich noch im Spiel bin. Ich habe mich dir ahnungslos zur Verfügung gestellt. Und zum Dank bist du im Begriff, mich zu ruinieren? Beruhige dich, Maus. Keiner wird auf den Gedanken kommen, dich für meine Handlungen verantwortlich zu machen. Du hattest guten Grund anzunehmen, dass ich drüben als Offizier exakt das tun werde, was ich versprochen habe. Und nicht mehr. Gut, nehmen wir das an. Und weiter hast du mir nichts zu sagen? Du bist Offizier. Du bist Lehrer. Du bist auch Christ, ja. Aber hat man als Christ keine Pflichten und Grundsätze, die einem verbieten, auf Seiten von Spartakus zu kämpfen und sein Wort zu brechen? Du hast mir früher öfter vorgeworfen, ich wäre bloß ein Intellektueller, ein Zuschauer ohne Herz und Willen, den nur seine Ideen beschäftigen. Dann aber begann die Beschießung. Man trug Tote und Verwundete an mir vorbei, einfache, mutige Menschen aus dem Volke, wie du sie zu Hunderten kennst, Gras, das am Boden wächst. Aber bis zu diesem Augenblick habe ich das Gras nicht gesehen. Ich steckte wirklich in meinem Kopf. Man ist nicht Christ durch seine Grundsätze. Man muss sie und noch vieles andere aufgeben und hinwerfen können, um seinem Herzen zu folgen. Noch einmal, Becker. Mich gehen deine religiösen Auffassungen nichts an. Wenn dies aber Christentum sein soll, was dich zu solchen Handlungen treibt, so danke ich meinem Schöpfer, darüber anders belehrt zu sein. Akzeptierst du die Entlassung, die ich dir bringe, oder nicht? Du gewinnst durch eine Einsperrung nichts. Mir ersparst du vieles. Ich glaube auch deiner Mutter. Ich danke dir für deinen guten Willen. Hab keine Sorge. Ich werde weder dir noch Mutter Schwierigkeiten bereiten. Ich kann nichts ändern. Lass mir meinen Entschluss. Hör das an, Rosa. Vorwärts. Parteizeitung der SPD. Wer hat die Gewalt in die Straßen gesandt? Proletarier? Ausgabe vom 13. Januar 1919. Wer nahm die Waffe zuerst zur Hand und hat auf ihre Entscheidung gebrannt? Spartakus. Viel hundert Tote in einer Reihe. Proletarier. Karl, Rosa, Radek und Kumpanei. Es ist keiner dabei. Es ist keiner dabei. Proletarier. Gedicht von Arthur Zickler. 1897 bis 1963. Was will dieser bezahlte Spierfink? Warum drucken Sie das ab? Wir fehlen Ihnen in der Reihe der Ermordeten. Sie rufen auf, das nachzuholen. Warum? Weil Sie Verräter sind und vor uns enthüllt dastehen. Wirf doch das Papier weg. Ist dir das eine Neuigkeit? Von unserer Friedensliebe profitiert nur die Niedertracht. Man kommt ohne Diktatur nicht aus, wenn man nicht ermordet werden will und alles den Wolfsmenschen in den Rachen wirft. Ich weiß, Rosa, dass du anders denkst. Aber ich hoffe, du siehst jetzt wenigstens, in welche Sackgasse der Pazifismus uns getrieben hat. Sie sind also da. Sie haben Ihr Hauptquartier im Eden-Hotel am Zoo aufgeschlagen. Sie beginnen heute mit der Entwaffnung Berlins. Dienstag, der 14. Januar. Und dann knöpfen wir uns die Herrschaften vor. Ich habe einen Aufruf vorbereitet. Lass sehen. An die Bewohner Berlins, der gestrigen Besetzung des Stadtteils Moabit, folgt heute der Einmarsch beträchtlicher Truppenmengen in die Stadt. Sie bringen Befreiung vom terroristischen Druck. Jede Ansammlung auf der Straße ist untersagt. Das städtische Fernsprechnetz wird in nächster Zeit in weitem Umfang zu militärischen und polizeilichen Zwecken ausgenutzt werden. Gut. Gut. Berlin, Mannheimer Straße 43. Wohnung Markussohn. Aus dem Widerspruch zwischen der Zuspitzung der Aufgabe und der mangelnden Verbindung zu ihrer Lösung in einer anfänglichen Phase ergibt sich, dass die Einzelkämpfe der Revolution formell mit einer Niederlage enden. Rote Fahne. Ausgabe vom 14. Januar 1919. Aber die Revolution ist die einzige Form des Krieges, wo der Endsieg nur durch eine Reihe von Niederlagen vorbereitet werden kann. Ruhe herrscht in Berlin. Artikel von Rosa Luxemburg. Gut, es sind deine Ideen. Noch immer nicht deine? Vielleicht auch. Mich macht das alles konfus, Rosa. Sei nicht böse. Was da steht, ist richtig und ist nicht richtig. Man muss einmal auf den Ausgangspunkt der Revolution zurückgehen. Da hatten 4 Jahre lang Junker, Offiziere und Industrie den Krieg geführt, in den sie das Volk hineintrieben. Und es waren Millionen auf dem Schlachtfeld liegen geblieben. Und überall Hunger und Depression. Dann also Kiel. Was wollten die Matrosen? Dasselbe wie wir 1916 im Mai auf dem Potsdamer Platz. Keinen Krieg und Sturz der Regierung und des Regimes. Und weiter? Das war der Ausgangspunkt. Und von ihm sind wir abgewichen. Wir haben den ersten Schritt, Sturz der Regierung und des Regimes, nicht richtig ausgeführt. Wir haben dazu nur angesetzt, so mit der Zehenspitze, und sind gleich weitergelaufen. Was du sagst, Rosa, Von der wirtschaftlichen Entwicklung und der Vorbereitung und vom flachen Land. Alles gut und in Ehren. Aber später. Im Augenblick steht es nicht zur Diskussion. Ebert, Scheidemann und die Generale sind noch die alte Regierung, das alte Regime. Und da kommen wir noch nicht weiter. Es war falsch, uns, solange wir damit noch nicht fertig waren, mit dem Programm und den Theorien zu bedrängen. Wir durften wohl mit unserem Programm kommen. Sofort. Nein. Doch. Denn der Krieg entstand mit Naturnotwendigkeit aus der vorangegangenen Gesellschaftsordnung. Daher hatte man nach Kriegsende an die Revision dieser Gesellschaftsordnung zu gehen. Und das heißt unsere Revolution. Wenn du mir doch endlich einmal folgen wolltest, Rosa. Aber gern, Karl, ich tue es ja. Aber siehst du nicht, wir sitzen hier und sind gefangen. Und ich habe gewarnt. Wie kannst du dann behaupten, dass ich der Blinde war? Wir hatten die großartigste Plattform der Welt und befanden uns in einer Situation, wie sie nicht wiederkommt. Nach einem verlorenen imperialistischen Krieg, bei dem sich unsere natürlichen Feinde kompromittiert und ruiniert hatten. Wir hatten nur nötig, diese Situation auszunutzen und das augenblicklich Notwendige zu verrichten. Das aber radikal und vollständig und ganz. Keine Theorien und Programme, sondern nur das, was der Augenblick und die Situation erfordert. Unsere Stoßkraft wäre immens gewesen. Wir hatten mehrere hunderttausend am 6. Januar. Mit diesen Parolen und diesem Ziel wären uns Millionen zugeflossen. Mit ihnen hätten wir alles machen können. Denn wir wären Demokratie, die überwältigende Mehrheit des Volkes gewesen. Stattdessen haben wir uns durch Theorie und Dogmen klein gemacht. Wir haben uns zu einer Sekte verengt. Ich kenne deine Abneigung gegen Theorie. Ich bitte dich, es ist wirklich Zeit, diesen alten Streit zu begraben. Sieh da, der Hannes. Lässt du dich auch einmal sehen? Es ist nicht Hannes. Du bist es, der Bote. Hannes kommt noch immer nicht? Er arbeitet mit Abgesandten. Rosa, willst du mich anhören? Nein. Woher weiß Hannes überhaupt, dass ich mich noch für ihn interessiere? Er denkt, ich lecke mir die Finger nach Berichten über sein allerhöchstes Befinden. Er täuscht sich. Hannes ist weit weg von hier und ihm ist nicht mehr gegeben zu sprechen. Er lässt dir durch mich bestellen. Komm, Rosa. Höre den Weckruf zum wahren Leben, zum ewigen Leben. Du brauchst nicht zu verzweifeln. Arme wollen dich aufheben und halten. Gnade ist über uns ausgegossen, reich wie Sonnenlicht. Sprich weiter. Er lässt dir sagen. Ach, welche Straßen ging ich, Rosa, nachdem ich mich damals von dir trennte. Ich wanderte über Wiesen und durch schöne weite Wälder. Ich dachte, hier finde ich Heim. Es kamen Haine, in denen Drosseln und Nachtigallen schlugen, und Rehe gesellten sich zu mir, als wäre es ein Märchen. Sollte ich hier verweilen? Hier war es nicht. Ich wusste nicht, wohin. Ich fand nicht Heim. Da setzte ich mich ins Gras und weinte. Es flossen Bäche an einem Weg und die waren alle voller Tränen. Hannes, lieber Hannes, was geschah? Und dann stand auf einmal der himmlische Garten da. Du siehst von weitem sein silberweißes Tor und du weißt, das ist dein Ziel. Da willst du hin. Mittwoch, der 15. Januar 1919. Du strahlst. Ich habe die Zeit verschlafen, Karl. Entschuldige. Der Morgen des letzten Tages. Lies mir deinen Artikel, Karl. O Gemach. Trotz alledem. Wir sind nicht geflohen und sind nicht geschlagen. Rote Fahne. Ausgabe vom 15. Januar 1919. Und wenn sie uns in Banden werfen, wir sind da und bleiben da. Und der Sieg wird unser sein. Denn Spartacus, das heißt Feuer und Geist, das heißt Seele und Herz, das heißt Wille und Tat der Revolution des Proletariats. Und Spartacus, das heißt alle Not- und Glückssehnsucht und alle Kampfentschlossenheit des klassenbewussten Proletariats. Denn Spartacus, das heißt Sozialismus und Weltrevolution. Noch ist der Golgatha-Weg der deutschen Arbeiterklasse nicht beendet. Aber der Tag der Erlösung naht. Kannst du mir verzeihen, Karl? Ich habe dir oft zugesetzt. Aber du hattest recht. Wir hätten mit dir gehen sollen. Wir hatten kein Vertrauen, es fehlte uns etwas. Wir rechneten zu viel. Wir unterschätzten immer unsere Stärke. Und am 5. Januar hatten wir alles in der Hand. Am 6. hätten wir marschieren können. Nie wird die Welt uns das verzeihen. War das unsere Probe, Rosa? Es war sie. Wir uns. Karl. Und damals, im Zirkus Busch, da verlangten die Soldatenräte, die Arbeiterparteien sollten paritätisch die Regierung übernehmen, die Unabhängigen mit den Sozis. Das hatten die Offiziere den Soldatenräten ins Ohr gesetzt und das ging durch. Und da konnten sich die Weißen befestigen, geschützt von diesen feigen und verräterischen Sozis und ungestört ihr Doppelspiel treiben. Im Vordergrund die Republik schützen, um dahinter aufzurüsten und, wenn man sich stark genug fühlte, die Republik zu stürzen. Das Ausland wird ihnen dabei helfen. Denn die Herren in Paris und London sind nicht bloß Nationalisten und Kapitalisten wie die hier, sondern noch dazu dumm, grenzenlos dumm. Wie werden sie dem nächsten Krieg entgehen? Karl! Wie ich diese Schlange hasse, den preußischen Militarismus. Das ist eine Schlange, kein Adler. Bitte, Karl, hör auf. Verdammt, hier sitzen zu müssen. Lange ertrage ich es nicht, Rosa. Was in aller Welt hast du vor? Eben redest du von Katastrophen, denen man nicht entgehen kann, und jetzt kannst du nicht ein paar Tage still sitzen und willst ihnen in die Hände rennen? Ich habe nie gesagt, dass wir uns in die Mausellöcher verkriechen müssen. Das haben wir nicht einmal mitten im Krieg getan. Karl, jetzt ist's schlimmer. Wir haben die Arme frei. Wir haben eine klare Linie. Sie werden ihre Wahlen zur Nationalversammlung machen. Dann wird man uns einsperren. Aber es wird gefährlich für die Republik sein und es wird ungeheuer für unsere Sache wirken. Sie sollen auch versuchen, uns zu Märtyrern zu machen. Es wird ihnen nichts übrig bleiben, als uns bald zu amnestieren. Weißt du, Hannes, wie ich mich fühle? Rosa, du nennst mich Hannes. Entschuldige, es kam mir so auf die Lippen. Es ist der Name eines alten Freundes. Karl? Karl, weißt du, wie ich mich fühle? Nicht so mutig wie du. Und ich könnte dich jetzt nicht mehr zu einer Demonstration auf dem Potsdamer Platz begleiten. Aber ich fühle mich reich. Als hätte ich das große Los, das ganz große Los gewonnen. Alle sozialen Fragen gelöst. Ich habe das Gefühl, Karl, dass wir noch ein langes, langes Leben führen werden. Du fragst nach meinen Träumen, Karl. Wie kann ich sie dir beschreiben? Die Süße, die mich zieht und erfüllt. Es ist nicht Leben und nicht Tod und auch nicht Sterben. Es ist ein anderes Dasein. Wie kann ich dir die Sonne beschreiben, die dort scheint? Und alles Eis und dich selber schmilzt. Wie soll ich dir das Licht beschreiben? Die Freiheit, die du fühlst. Ja. Ja, die Freiheit, über die wir so oft gestritten haben. Ja? Die wahre Freiheit. Tanja? Alles läuft nach Wunsch. Wir haben ein Auto. Welches Auto? Das Auto nach Breslau. Du wolltest doch nicht Eisenbahn fahren. Richtig. Das hast du? Ja. Und einen zuverlässigen Chauffeur. Wenn du willst, können wir schon heute Nacht fahren. Warum bei Nacht? Das fällt auf. Komm morgen wieder. Wann morgen? Vormittags. Und erzähl's mir dann noch einmal ganz genau. Aber da ist nichts zu erzählen, Rosa. Du kannst nicht warten. Man redet so viel. Aber wer bezahlt das Auto? Lass das meine Sorge sein. Du hast jetzt kein Geld. Ich werde dir doch aushelfen können. Also du kommst morgen, Tanja, vormittags. Ich danke dir für alles. Ich freue mich, dass du an mich denkst. Berlin, Wilmersdorf, Mannheimer Straße 43, Wohnung Markussohn, am Abend. Das hat Sonja mir gestern geschickt. Kennst du es? Eines meiner ersten Geschenke, das ich ihr nach dem Zuchthaus machte. Das verlorene Paradies von Milton. Den Titel kenne ich. Gelesen habe ich es nicht. Ein herrliches Werk. Im Mittelpunkt steht Satan. Begeisternd, zum Verlieben. Wir können von ihm lernen, wie man sich in Niederlagen verhalten muss. Was gefällt dir an ihm? Sein unentwegter Protest. Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten und nimmer sich beugen. Der Herr selbst ist irgendwie verliebt in ihn, trotz allem. Er könnte ihn ja aus der Schöpfung ausmerzen, aber er tut es nicht. Warum nicht? Er lässt ihn, blickt ihn an und stellt fest, die ganze Schöpfung ist gut. Und auch dieser Satan ist aus seiner Hand. Er erinnert mich an Spartacus im alten Rom. Die Sklavenhorden hatten ihre Ketten abgeworfen und stürmten vor und waren nicht aufzuhalten. Nennen wir uns dann also nicht mehr Spartakisten, sondern Satanisten? Warum nicht? Dem Bürgerpöbel würden wir damit einen Schreck einjagen. Das könnte mir schon passen. Dem Volk gefiel es vielleicht weniger. Ich denke auch. Wir bleiben lieber bei Spartacus. Am frühen Abend. Erwartest du jemanden? Vielleicht ist es Werner, der Kurier. Wir haben sie. Ingenieur Lindner. Wilmersdorfer Bürgerwehr. Beide? Beide. Führen Sie sie unserem Stab im Edenhotel vor. Hauptmann Waldemar Pabst. 1880 bis 1970. Unverzüglich. Erster Generalstabsoffizier der Garde-Kavallerie-Schützendivision. Zwei getrennte Transporte. Liebknecht zuerst. Zu Befehl. Sind Sie Dr. Karl Liebknecht? Gegen 21.30 Uhr. Berlin. Edenhotel. Nein. Stabsquartier der Garde Kavallerie Schützendivision Abteilung Lüttwitz. Zimmer des Stabschefs. Nach dem Bilde müssten Sie es sein. Ich bin es nicht. Und das Monogramm auf Ihrem Hemd? Ja. Ich bin es. Kapitän, Leutnant. Zu Befehl. Bringen Sie Dr. Liebknecht ins Untersuchungsgefängnis Moabit und übergeben Sie ihn dort dem Kommandanten. Sie wissen, wie wichtig Ihr Transport ist. Sie kennen Ihre Pflicht und Ihre Verantwortung. Zu Befehl. Gegen 22.45 Uhr. Edenhotel. Seitenausgang Kurfürstenstraße. Steigen Sie ein. Hinten. Liebknecht nimmt Platz auf dem Rücksitz. Zwischen Leutnant Liebmann und einem weiteren Offizier. Otto Wilhelm Runge. 1875 bis 1945. Posten vor dem Hotel. Schlägt mit seinem Gewehrkolben auf Liebknechts Kopf ein. Abfahrt! Herr Jedermann blutet. Was fehlt dem Herrn bloß? Dem ist nicht wohl. Der versaut uns das ganze Parkett. Oh, wenn dem nicht was passiert ist. Wenn er aber nicht gleich damit aufhört, werde ich saugroß. Sachte, sachte. Ist ein älterer Herr. Den haben welche verwundet. Das kommt von diesen Straßenunruhen in Berlin. Man ist heutzutage schon seines Lebens nicht mehr sicher. Und daran ist der Liebknecht schuld. Liebknecht schuld, Liebknecht schuld. Und Rosa seine rote Sau. Bringen wir ihn mal an die frische Luft. Lassen wir ihn ein bisschen laufen. Fahrer, anhalten. Raus. Tiergarten. Am neuen See. Lauf! Kann der Kerl nicht laufen? Gib ihm einen Tritt, dann geht's besser. Keine Müdigkeit vorschützen. Du willst wohl in den neuen See springen? Hilfe! Ein Selbstmörder! Es fallen mehrere Schüsse. Alle aus nächster Nähe. Alle von hinten. Erster Schütze. Kapitänleutnant Horst von Pflug-Hartung. 1889 bis 1967. Weitere Schützen. Leutnant zur See Heinrich Stiege, 1895 bis 1968. Oberleutnant zur See Ulrich von Rietgen, 1894 bis 1969. Leutnant der Reserve Rudolf Liebmann, 1894 bis 1940. Die Obduktion Liebknechts wird ergeben: 3 Schussverletzungen, eine am Kopf, 2 am Rumpf, allesamt Durchschüsse. Was machen wir mit ihm? Liegen lassen geht nicht. Auf der Flucht erschossen, das ist klar. Ich habe eine Idee. Unfallstation am Zoo, wir liefern ihn ab. Wir haben ihn unterwegs irgendwo gefunden, blutend. Ist er vielleicht noch zu retten? Sind Sie Frau Rosa Luxemburg? Eden Hotel, Zimmer des Stabschefs. Entscheiden Sie bitte selber. Nach dem Bilde müssten Sie es sein. Wenn Sie es sagen. Oberleutnant Vogel, bringen Sie Frau Luxemburg nach Moabit. Sie führen den Transport. Man wird mich ins Gefängnis bringen. Zu Befehl. Oberleutnant Kurt Vogel, 1889 bis 1967. Angehöriger der Garde-Kavallerie-Schützendivision. Geradeaus in den Wagen. Gegen 23.45 Uhr. Eden Hotel. Hauptausgang Budapester Straße. Das Erste, was ich tun werde, ist, wegen Karl Alarm zu schlagen. Sie haben ihn misshandelt. Ich verlange Untersuchung und Bestrafung. Otto Wilhelm Runge, Posten vor dem Hotel, schlägt Rosa Luxemburg mit seinem Gewehrkolben nieder. Runge schlägt ein zweites Mal zu. In den Wagen mit ihr. Landwehrkanal, zur nächsten Brücke. Machen wir uns das Leben nicht so schwer. Das arme Kind wird sich noch ganz verbluten. Dagegen soll man was tun. Aufgesetzter Schläfenschuss, links. Schütze, Leutnant zur See Hermann Wilhelm Souchon, 1894 bis 1982. Und jetzt bist du tot. Und so soll's allen gehen, allen Schweinen und Juden und deiner ganzen Sippe. Zur nächsten Brücke! Gegen Mitternacht. Landwehrkanal. Lichtensteinbrücke. Die Fische. Da lernt sie, was sie nie gelernt hat. Das Maul halten. Eins, zwei, drei. Melde Gehorsam. Befehl ausgeführt. Alles glatt gegangen? Vollkommen. Bis auf den bedreckten Wagen. Das Ende einer deutschen Revolution. Es war vorauszusehen. Philipp Scheidemann, 1865 bis 1939, SPD. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Aufrichtig bedauere ich den Tod der beiden. Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts. Ich bedauere den Tod jedes einzelnen von diesen beiden. Nicht, weil sie meine Freunde waren, sondern im Gegenteil. Obwohl sie es nicht waren. Als Mensch zu zwei Menschen, der sie überlebt. Sie, die dem unerbittlichen Würgertod ihren Tribut zollen mussten. Immerhin, sie hatten Tag für Tag zum Sturz der Regierung aufgerufen. Nun sind sie selber Opfer ihrer blutigen Taktik geworden. Nachtrag. 4 Tage später, am 19. Januar, findet die Wahl zur Deutschen Nationalversammlung statt. Am 11. Februar wird Friedrich Ebert zum Reichspräsidenten gewählt. Im großen Schwurgerichtssaal des Landgerichts I findet vom 8. bis 14. Mai 1919 die Hauptverhandlung in der Strafsache wegen Ermordung von Dr. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg vor dem Feldkriegsgericht des Garde-Kavallerie-Schützenkorps statt. Unter Anklage stehen der Husar Otto Wilhelm Runge, weiter Kapitänleutnant Horst von Pflug-Hartung, Oberleutnant zur See Ulrich Riedke, Oberleutnant zur See Heinrich Stiege, Leutnant zur See Bruno Schulze, Leutnant der Reserve Rudolf Liebmann und Oberleutnant Vogel. Es werden verurteilt. Der angeklagte Husar Runge wegen Wachtvergehens im Felde, versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung unter Missbrauch der Waffe, begangen in 2 Fällen zu einer Gesamtstrafe von 2 Jahren Gefängnis, 2 Wochen Haft, 4 Jahren Ehrverlust und Entfernung aus dem Heere. Die Haftstrafe wird durch die erlittene Untersuchungshaft für verbüßt erachtet. Der Angeklagte, Leutnant der Reserve Liebmann, wegen Anmaßung einer Befehlsbefugnis in Tateinheit mit Begünstigung zu 6 Wochen verschärften Stubenarrestes. Der Angeklagte, Oberleutnant Vogel, wird wegen erschwerten Wachtverbrechens im Felde und Beiseiteschaffung einer Leiche sowie in einem weiteren Falle wegen vorsätzlich unrichtiger Abstattung einer dienstlichen Meldung zu einer Gesamtstrafe von 2 Jahren, 4 Monaten Gefängnis und Dienstentlassung verurteilt. Der angeklagte Leutnant der Reserve Liebmann wird von der weiteren Anklage des gemeinschaftlichen Mordes in Tateinheit mit rechtswidrigem Waffengebrauch begangen, freigesprochen. Der angeklagte Oberleutnant Vogel wird von der weiteren Anklage des erschwerten Wachtverbrechens im Felde in Tateinheit mit rechtswidrigem Waffengebrauch im Dienst und Mord freigesprochen. Die Angeklagten Kapitänleutnant von Pflug-Hartung, Oberleutnant zur See Riedgen, Leutnant zur See Stiege, Leutnant zur See Schulze werden freigesprochen. Hauptmann Papst sowie Leutnant zur See Hermann Wilhelm Souchon werden nicht angeklagt. November 1918. Eine deutsche Revolution. Mehrteiliges Hörspiel nach dem Erzählwerk von Alfred Döblin. Karl und Rosa, Teil 2. Es sprachen Rosa Luxemburg, Judith Hofmann, Karl Liebknecht, Wolf-Dietrich Sprenger, Hans Düsterberg, Jens Harzer, Sonja, Julischka Eichel, Friedrich Ebert, Werner Wölbern, Philipp Scheidemann, Matthias Lange, Gustav Noske, Wolfgang Pregler, Dr. Friedrich Becker, Sebastian Rudolph, Heinz Riedel, Joel Bassmann, Hilde, Laura Mehr, Johannes Maus, Jakob Diehl und als Stimme Jan Hofer. In weiteren Rollen Michael Bentin, Wilma Bieri, Edgar M. Bölke, Frederik Bott, Klaus Kofalka Adami, Alexei Ekimov, Christoph Franken, Nicola Fritzen, Manuel Harder, Markus Hering, Gerhard Hinze, André Holonitsch, Oliver Jacobs, Johann Jürgens, Janusz Kozaj, Imogen Kogge, Benjamin Kramme, Matti Krause, Manja Kuhl, Markus Löchner, Florian Lukas, Wolfgang Michael, Sascha Nathan, Joachim Nimtz, Walter Renneisen, Steven Scharf, Sebastian Schwab, Konrad Singer, Philipp Sommer, Holger Stockhaus und Benjamin Uzerath. Ton und Technik Daniel Singer und Sonja Röder. Regieassistenz Konstanze Renner. Musik Martina Eisenreich. Hörspielbearbeitung Norbert Schäffer. Regie Iris Drögekamp. Produktion Südwestrundfunk und Norddeutscher Rundfunk 2015. Dramaturgie Andrea Oetzmann.